ihn möchte mit Ihnen dieses Gespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Ja, wie heißen Sie? Ich heiße Hannelore Lindemann. Lindermann. Könnten Sie mir Ihren Namen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, Hannelore schreibt sich H A Hm. Doppel N E Doppel. L O R E. Hannelore. Der Hannelore. Nachname Lindemann, L I N D E M A N N. Lindemann. Lindemann, ich möchte Ihren Namen wiederholen. Hannelore, wie H, Entschuldigung, H-A-N-N-I-L-O-R-I. Hannelore. Ja. Ja. Wie alt sind Sie, Herr Nein, Hannelore, Herr Frau, Lindemann? Frau. Ich bin eine Ah, Frau, Frau. also, sorry. Ich bin 59 Jahre alt. 59 Jahre. Wann sind Sie genau geboren? Am 1. Mai 1966. Wie groß sind Sie? 1,60 Meter. Wie viel wiegen Sie? 68 Kilo. 68, nee, 68 Kilo, okay. Und Frau Lindermann, können wir über Ihre Beschwerden sprechen? Was führt Sie zu uns heute? Ja, also seit ungefähr 3 Stunden habe ich ziemlich starke Schmerzen im linken Arm. Linken Arm. Das geht bis in die Finger. Bis in die Hand rein. Besonders auf der Seite, am Daumen und am Zeigefinger strahlen die Schmerzen ein. Daumen und Zeigefinger. Ja, ganz besonders. Einfach zwei Finger haben sich Schmerzen auch. Daumen und Zeigefinger, ganz besonders. Aber es geht in die Hand rein, aber besonders Daumen und Zeigefinger. Ah, okay. Seit 3 Stunden haben Sie gesagt, Frau Ja, Lindemann. Ha? ja. Haben Sie vorher hatten Sie vorher eine Beschwerde? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Sind die Schmerzen plötzlich angefangen? Ich verstehe, oder? Langsam. Also innerhalb von einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Okay. Und Frau Lindemann, wie ist der Schmerzcharakter? Also es ist mehr so dumpf, der Schmerz. Es kribbelt auch etwas in den Fingern. Und ich habe auch so ein ganz leichtes Taubheitsgefühl. Taubheitsgefühl. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hin aus, zum Beispiel in deinen Nacken oder? Also der Schmerz kommt so von hier, habe ich den Eindruck, so ein bisschen aus der Schulter, Nackenbereich und dann geht er in den Arm bis in die Hand. Ja. Okay, Frau Lindemann. Haben Sie gleichzeitig andere Beschwerden? Zum Beispiel Übelkeit oder Erbrechen? Nein, Übelkeit, Erbrechen habe ich nicht. Nee. Und Ich habe irgendwie auch den Eindruck, ich kann nicht mehr so richtig zugreifen. Also normalerweise kann ich mit links immer gut zufassen, aber wenn ich jetzt eine Tasse hochheben möchte, die voll ist, geht nicht gut. Ich habe weniger Kraft da drin. Ja, sind Sie sich verletzt? Ich habe mich nicht verletzt, nein, nee. Okay. Habe keinen Unfall gehabt oder keinen Sturz. Kein Unfall, kein Stuss. Und Frau Lindermann, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 10 ist das Stärkste. Ja, wobei 0 ist nichts, 10 ist Ich würde unerträgliche sagen, Schmerzen sind. 5 bis 6. 5 bis 6, ja. Und haben Sie dagegen etwas eingenommen für Nein, die bisher noch, Schmerzen? bisher nicht. Nein, habe ich nicht. Sie haben gesagt, dass Sie Kribbeln und Taubheitsgefühl hatten. Und diese Beschwerden sind immer da oder wie ein Attacker? Hey, die sind immer da. Okay. Seit 3 Stunden haben sich Schmerzen, aber im Laufe hat sich die Schmerzen im Laufe der Zeit verändert oder immer gleich? Sie sind innerhalb von einer Viertelstunde so stark geworden wie jetzt. Und wenn ich Ja. zum Beispiel huste oder niesen muss oder den Kopf drehe nach links, dann wird der Schmerz stärker. Ja, was, okay, diese Sache, diese verschlechtert die Schmerzen, aber gibt es irgendwas, das die Schmerzen lindern kann? Wenn ich ganz ruhig mich Ganz ruhig, verhalte, wenn ich okay. mich nicht bewege, wenn ich nicht lache, wenn ich nicht huste, wenn ich nicht, mich nicht bewege, dann ist es vielleicht etwas besser. Aber es ist immer, die Schmerzen sind immer da. Ja, okay, ich verstehe. Und Frau Lindermann, wie ist Ihr Appetit? Gut. Schlafen Sie gut? Ja, normalerweise schlafe ich gut, ja. Haben Sie irgendwelche Probleme beim Wasserlassen und mit dem Stuhlgang? Nein, ich habe im letzten Jahr eine Darmspiegelung gehabt, eine Vorsorgedarmspiegelung. Das war in Ordnung. Wasserlassen ist so, ich habe drei Kinder, drei Geburten und danach ist es so, wenn ich die Blase voll ist und ich muss lachen oder husten oder niesen, dann geht manchmal etwas Urin ab. Okay. Das ist Einnässe, Ja. ne? Ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie das bei Ihnen die Darmspiegelung durchgeführt wurde. Warum? Vorsorge. Vorsorge. Vorsorge. Was haben, was, welche Beschwerden hatten Sie? Keine, aber man Ah, macht, einfach Vorsorge. ja, wir können in Ja. Deutschland ja Vorsorge-Darmspiegelungen machen, und Okay. das geht, das kann man machen. Einfach für Kontrolle, meinen Ja, Sie? ja. Okay. Haben Sie ja, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankung mit Ja, Blutzucker oder? ich hab seit 5 Jahren hohen Blutdruck. Ja. Und Seit 50 Jahren. seit 5 Jahren, fünf. Seit 5 Jahren. Okay. Und Und? seit 4 Jahren habe ich Zucker. 4 Jahren Zucker. Und vor einem Andere? Jahr, musste bei mir ein Herzkatheter gemacht werden. Und da wurden in die Herzkranzgefäße zwei so Plastikröhrchen eingelegt, in die Herzkranz bei dem Katheter. Und weil ich so manchmal so ein enge Gefühl auf der Brust hatte und da hat man gesagt, das Herz ist nicht gut durchblutet. Und danach ist es besser geworden. Ah, Sie haben, wie sozusagen zwei Stent. Sie haben Sie zwei Stent Stent. heißt es, glaube ich. Stent heißt das, ja. Ist mir Ja, nicht eingefallen. und jetzt haben Sie irgendwelche Schmerzen in der Brust? Nein, habe ich Ja, nicht. keine Schmerzen in der Brust oder zum Beispiel enge Gefühl. Nein, das habe ich nicht. Ja, das ist gut, sehr gut, okay. Ja, ich wollte fragen, vielleicht sind diese Beschwerden ähnlich wie Ihre ältere Beschwerden. Also, nein, nee, das ist anders. Das ist Das anders, ist okay. anders. Und dann, Herzkatheter durchgeführt und zwei Stent, Hochblutdruck und Ja, Zuckerkrankheit. ja. Irgendwas? Irgendwelche andere Krankheit? Nein, sonst nicht. Okay, das Ich ist habe noch, ich genug. habe noch, ach so, ich habe noch seit 4 Jahren bekannt erhöhte Cholesterinwerte. Erhöhte Cholesterinwerte. Okay. Und dann, das war alles, ha? Ja. Okay. Wurde bei Ihnen operiert? Operation, ja, im Alter von 10 Jahren, da war ich noch ein Kind, 10 Jahre alt, da wurde der Blinddarm operiert. Und vor 5 Jahren wurde die Gallenblase entfernt, weil ich hatte da Gallensteine und hatte auch zweimal eine Gallenkolik. Zweimal. Okay. Okay. Andere Operation? Nein, sonst nicht. Waren die Operationen komplikationlos? Ja. Ja, okay. Sehr gut. Und dann, ich möchte ein bisschen wiederholen über Ihre Ja. Beschwerden, Frau Lindemann. Sie haben seit 3 Stunden im linken Arm bis die Zeigefinger und Daumenfinger Schmerzen. Aber in letzter Viertelstunde hat sich die Schmerzen verschlechtert und deswegen sind sie hier gekommen. Und die Schmerzcharakter dumpf und sie haben auch Kribbeln und Taubheitsgefühl gleichzeitig. Und auch die Schmerzen, sie denken, dass die Schmerzen kommen aus dem Nacken. Vielleicht, vielleicht, Ja, vielleicht. okay. Schmerzintensität liegt 5 von 10. Okay, und beim Husten und Niesen verschlechterte Schmerzen. Und beim Kopfdrehen. Vom Kopf drin, ja. Okay. Okay, ich Aber jetzt verstehe. der Schmerz ist aber nicht in der letzten Viertelstunde stärker geworden. Er hat langsam angefangen und hat ungefähr eine Viertelstunde benötigt und ist seit dieser Zeit so stark wie jetzt. Also er ist jetzt praktisch seit 3 Stunden der Schmerz und er ist zuletzt gleich geblieben. Es hat sich nicht verschlechtert. Okay. Jetzt verstehe. Danke für Ihre Hinzufügen. Und dann rauchen Sie? Nein, ich rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Ja, so 1 bis 2 Glas Wein pro Woche. Haben Sie irgendwelche Substanz konsumieren Sie irgendwelche Substanz? Substanz, was meinen Sie mit Substanz Substanz? meinen Sie? Das ist eine Routinefrage für die Anamnesegespräch. Und dann Sie konsumieren meinen Sie Noxen oder Drogen, meinen Sie Drogen? Ja, Drogen? Drogen, Nein, ja. Drogen nicht, nein. Frau Lindemann, wann war Ihre letzte Periode? Ah, das ist jetzt schon 3 Jahre her, 2 Jahre, vor 2 Jahren. Okay, das heißt, sind Sie in den Wechseljahren, ne? Ja. Ja, okay. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? 3. Sehr gut, ja. Sind Sie erwachsen, oder? Ja, die sind schon alle über 30 Jahre alt. Sind Sie gesund? Ja, die sind gesund. Gott sei Dank, ja. Die leben aber nicht mehr bei uns. Die leben woanders. Ja. Jeder Vogel fliegt andere, Ja. ja. Und sind Ihre Eltern gesund? Nein, mein Vater ist im Alter von 68 Jahren verstorben an einem 68. Herzinfarkt. Ah. Die Mutter, die ist 86 Jahre alt. Sie lebt, sie hat ein schwaches Herz, Herzmuskelschwäche. Und sie hat auch eine Nierenschwäche. Da muss immer kontrolliert werden. Man hat mal gesagt, eventuell muss sie sogar an eine Dialyse, aber im Augenblick noch nicht. Aber sie muss immer kontrolliert werden. Sie hat schlechte Nierenfunktion. Ja, ist Ihre Mutter dialysepflichtig, oder? Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, okay. Mit wem wohnen Sie? Mit meinem Mann. Sind er gesund? Ist er gesund? Ja. Ja, Gott sei Dank. Und sind Sie in der letzten Zeit in anderem Land Im Ausland? gegangen? Ja, ihn gegangen. Also ich war mal für eine Woche war ich mal in Frankreich. Das war im Oktober. Und dann war ich im März, war ich eine Woche in Italien. War aber Alles alles war gut. in Ordnung. War Gab alles es gut. irgendwelche Probleme? War Ja, alles Frau gut. Lindemann, ich wollte eine Frage stellen über Ihre Hauptbeschwerden. Haben Sie in letzter Zeit Ihren Körper überlastet? Weiß ich nicht. Also ich habe heute habe ich, da habe ich mich angestrengt, da habe ich Gardinen Ah, am Garten. Fenster aufgehängt. Da musste ich auf eine Leiter steigen und musste einige Zeit die Arme so hochheben und die Gardine hochheben. Da musste ich immer den Kopf in den Nacken tun. Und danach traten diese Beschwerden auf. Beim Haus, ja. Gardine, Okay, Gardinen, ja, das Gardinen, sind die ja. Gardinen. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Erzieherin, Kindertagesstätte. Und dann, Frau Lindermann, aufgrund von Ihrer Beschwerden habe ich einen Verdacht auf sozusagen Halswirbelsäule-Syndrom, aber für Sie, ich wollte erklären für Sie, dass, was bedeutet das? Das ist Muskelverspannung, meistens ist Muskelverspannung im Nackenbereich. Und dann zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen und EKG schreiben. EKG ist eine schmerzlose Untersuchung. Das kenne ich ja, Mit, das kenne ich. ja, okay, und sehr gut. Und dann werde ich einige Tests bestimmen, zum Beispiel im Labor. Und dann gegebenenfalls möchte ich eine Magnetresonanztomographie durchführen. Das ist ein bildgebende Verfahren. Kennen Sie dieses Verfahren? Ich habe davon gehört, ja. Ja, das ist schmerzlos und strahlenfrei. Und bei diesem Verfahren können wir die Gewebe vom Körper detaillierte, ausführliche beurteilen. Okay, Ja, gut, das das dauert können wir 15 machen. Minuten. Ja. Das können wir so machen. Gut, prima. Dann danke erstmal, dann haben Sie jetzt Haben etwas Sie Zeit, sich vorzubereiten. Also ich bin jetzt, ich habe keine für Fragen mehr, ja. Ja, möchten Sie etwas hinzufügen, Frau Lindemann? Haben Nein, Sie im Augenblick irgendwelche nicht. Pro? Nein, ich Ja. habe keine Zusatzinformationen erstmal. Ja, die Kollegen jetzt können Fragen stellen. Sie können sich konzentrieren auf Ihre Übersetzung der Patientensprache in Ja. Fachsprache, dass Sie das Darf ich meine Frage machen. stellen? Und es können Fragen gestellt werden. Wir haben doch so zwei Sachen, würde ich auf alle Fälle noch fragen. Ja, darf ich eine Frage stellen? Bitte. Ist bei Ihnen Allergie und Unverträglichkeit bekannt? Ja. Ja. Allergien habe ich nicht. Nein, nein. Unverträglichkeit? Nein, habe ich nicht. Ich denke, dieser Punkt ist vergessen, ja? Ja. Leider. Aber es sind noch zwei Punkte vergessen worden, mindestens. Aber sonst haben Sie das gut gemacht. Ich frage die Kolleginnen und Kollegen, was würden Sie noch fragen? Hallo, Ja. Ja. ich möchte eine Frage stellen. Bitte. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Genau, eine ganz wichtige Frage. Ja, Medikamentenanamnese. Ah, Ja. ja. Gegen Bluthochdruck, Ja. Zuckerkrankheit und Höhe. Genau. Also Ja. ich nehme ein, das weiß ich. Ich nehme für den Blutdruck nehme ich ein Bisoprolol 5 steht dahinter. Da nehme ich zwei am Tag, eine morgens und eine abends. Und ich nehme Candesartan 8, eine morgens, eine abends. Und ASS 100, eine Tablette morgens. Und dann nehme ich noch für den Zucker auch was ein, das heißt Metformin. Da bin ich mir nicht mehr genau im Klaren, welche Stärke. Aber ich meine, da steht was mit 800. Ich weiß es nicht mehr genau. 800, da nehme ich morgens eine und abends eine halbe Metformin. Warum nehmen Sie ASS? Bei SS hat man mir gesagt, wegen dem Herzkatheter, Ja, wegen den Schläuchen das im stimmt. Herz, wegen diesen Stents. Okay. Und dann nehme ich noch ein, das heißt fürs Cholesterin, Rosuvastatin. So was das schön. Den steht dahinter. Eine Morgen. Nehmen. Eine Morgen. Ja. Ja, also wichtig ist die Medikamentenanamnese. Ja. Manchmal vergisst man sie. Am besten ist wahrscheinlich gleich zu fragen, wenn jemand sagt, ich habe hohen Blutdruck seit 5 Jahren, dann kann man natürlich gleich sagen, nehmen Sie dafür oder dagegen Medikamente, dann vergessen Sie das nicht. Ich Ja? wollte alles strukturiert, aber Ja, strukturieren, ja. aber vergessen. Ja, gut, das ist so, machen wir das Problem. So, was fehlt eventuell noch? Nicht mehr so ganz entscheidend. Medikamente war schon wichtig. Darf ich eine Frage stellen auch? Ja, bitte. Steigt Ihre Schmerzen, wenn sie ins Bett liegt? Ich Nein. habe mich in den letzten 3 Stunden nicht ins Bett gelegt. Das ist jetzt seit 3 Stunden der Schmerz. Ich möchte mich gar nicht groß bewegen, weil das dann irgendwie schlimmer wird. Ich habe nur gesessen. Nur gesessen, ja? Ja. Ja. Gut, also die Frage nach einem Trauma haben Sie gestellt, nach einem Unfallereignis oder so, wichtig bei so etwas. Wichtig ist noch zum Gewichtsverhalten. Haben Sie Ihr Gewicht verändert in letzter Zeit? Hat sich Ihr Gewicht verändert? Ja. Die Frage sollte gestellt werden. Das Gewicht ist konstant geblieben. Also da ist nichts Auffälliges sonst. Ja, die wesentlichen Fragen sonst sind gestellt worden. Das ist alles gut. Gibt es sonst noch eventuell Fragen, die Sie gestellt hätten, noch, die wichtig erscheinen? Man muss nicht unbedingt eine ausführliche Reiseanamnese machen. Patient hat hier kein Fieber, hat keinen Durchfall, keine Diarrhö. Da ist eine Reiseanamnese vielleicht nicht ganz so entscheidend. Es ist ja auch ein relativ akutes Schmerzereignis, das die Patientin vorher noch nie hatte. Also das ist etwas Neues. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, haben Sie einige Minuten jetzt einmal Zeit. Ich lasse Sie jetzt in Ruhe, dass Sie sich konzentrieren können und ich komme gleich wieder. Ja, bis gleich. So. Jetzt können Sie mich hören? Ja. Ja, okay. Ich möchte heute, ich habe heute einen Patienten aufgenommen und mit Ihnen, ja, ich möchte diese Patienten vorstellen. Ja, es handelt sich um Frau Hannelore Lindemann. Sie ist 59 Jahre alt und 1,60 Meter groß und 68 Kilogramm. Die Patientin stellte sich mit seit 3 Stunden bestehenden Schmerzen im linken Arm vor. Die Schmerzen, die beim Aufhängen von Gardinen begonnen haben und in den Daumen und Zeigefinger ausstrahlen. Okay, Sie können sagen, Patientin stellte sich wegen seit 3 Stunden bestehender Schmerzen Im linken im Arm linken vor. Arm vor, die diese Die Schmerzen strahlen bis in die Finger D1 und D2 aus. Ne? D1, D2 kann man sagen. Man muss Der jetzt, eins, die es weiß. ja, Ah. nicht, das ist der erste Finger und der zweite Finger, ne? D1, D2 aus. Und Sie haben gesagt, die Schmerzen seien eventuell nach dem Aufhängen von Gardinen, also eine ungewohnte Überkopfbelastung, ja, über Kopf, so hochheben, Belastung aufgetreten. Ja, fahren Sie bitte fort. Wo beginnen die Schmerzen eventuell und was sind für Begleitsymptome dabei? Ja, wo Sie haben gefragt, wo, was haben Sie gesagt? Ich habe nicht Ja, verstanden Sie haben wegen gesagt, der. im linken Arm Ja. sind die Schmerzen auch im Nacken oder in der Schulter oder wo sind die Schmerzen noch? Ah ja, die Patientin gab an, dass die Schmerzen, starke Schmerzen in den linken Arm und in den linken Arm. Aber die Patientin erwähnt, außer dann erwähnte die Patientin, dass die Schmerzen das aus dem Nacken kommen. Okay. Ja. Sie könnten dann eventuell sagen, die Patientin klagt über eine Zervikobrachialgie, Sage wieder selbst. ausstrahlend besonders in die Finger D1 und D2. Ja? Dann haben wir den topografischen Bezug, Halswirbelsäule, Arm, Zervikobrachialgie. Und was hat sie für Begleitsymptome? Als Begleitsymptome habe die Patientin Kribbeln und Taubheitsgefühl an die Hände. Ja, in dem Segment Ja. oder in dem Bereich, man kann sagen Kribbelparästhesien, Kribbelparästhesien, Aparästhesie und ja, Kribbelparästhesien in dem beschriebenen Bereich. Was hat die Patientin noch? die Patientin hat gesagt, dass der Schmerzcharakter dumpf ist Ja. und die Patient kann nicht alles anfassen als sonst. Ja, Ansonst. Sie können das umschreiben. Es besteht eine gewisse Kraftminderung. Kraftminderung. Kraftminderung, ja. Die Patientin berichtet über eine Kraftminderung. Mehr würde ich noch nicht sagen. Wir haben sie ja noch nicht untersucht. Sie können noch nicht diese Kraftminderung objektivieren. Nicht? Es gibt ja die Kraftgrade, glaube ich, 1 bis 5. Und dann kann man das dann einteilen vielleicht. Aber sie berichtet, dass sie eine gewisse Kraftminderung hat. Ja, Okay. und Was löst den Schmerz aus oder was verstärkt den Schmerz? ja, als Verstärkungsfaktor sind Husten, Niesen, sind Husten, Niesen als Linderungsfaktor ist einfach in Ruhe bleiben. Okay, die Patientin hat noch einen Verschlimmerungsfaktor gesagt. Denken Sie noch mal dran. Husten, Niesen, Und Kopfdrehen. ja, Ja. Rotation, eine Rotation, HWS ja. oder HWS-Rotation. Rotation der HWS verstärkt. Wir könnten dann eventuell fragen, verstärkt das nach links, bei der Rotation nach links zur Seite hin oder nach rechts, könnte man noch fragen. Aber erstmal Kopfdrehung, Rotation verstärkt ebenfalls. Ja, Ja. gut, prima. Berichten Sie bitte weiter. Ja, in der Vergangenheit habe in der Anamnese gibt es keinen bestimmten Unfall und keine Verletzung. Die Patientin hat keine Schlafstörung. Vegetative Anamnese ist auch unauffällig. Die Patientin leidet an Hochblutdruck, erhöhte Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Typ 2 und auch wurde der Patient wurde Patient eine Angiographie durchgeführt und damit sie 2 Stent bekommen hat. Wann war Und das? wegen, Ja, wann war das? ja, vor, ja, ich habe geschrieben, ich habe nicht gefragt, oder? Vor 2 Jahren. Es war 2 Jahre, ich Vor habe ja. 2 Jahren. Sagen Sie ruhig, es besteht also neben einer arteriellen Hypertonie seit 5 Jahren, Seit 5 Jahren, ja. Diabetes mellitus seit 4 Jahren, Jahren. Hypercholesterinämie seit 4 Jahren, besteht seit 2 Jahren eine koronare Herzerkrankung, ja. Corona heißt krank. Koronare Herzerkrankung, eine KHK, KHK. Ah, ja, okay. koronare Herzerkrankung. Deswegen wurde vor 2 Jahren bei einer Koronarangiografie ein Zweifachstent gelegt, sogenannter Zweifachstent gelegt, PTCA, ja. ja, Zweifachstent gelegt. Aber die Diagnose eben bitte auch benennen, KHK, ja. Sonst würde man einen Stent, glaube ich, nicht legen in der Herzkranzgefäße. Das ist notwendig dann. Ja. Ja, okay, wir haben diese Diagnosen. Jetzt bin ich gleich dabei. Frage ich Sie gleich jetzt hier, was nimmt die Patientin diesbezüglich denn für Medikamente? Die Patienten nehmen regelmäßig Bisoprolol, Candesartan und Acetylsäure, 100 Milligramm. Acetylsalicyl, glaube ich, ist das. Aber Sie können ruhig Acetylsalicylsäure. sagen ASS, ASS ASS, gebräuchlich. ja. Können Sie mir die Dosierung denn sagen, welche Stärke Bisoprolol und Candesartan? Candesartan 8. Ja. Ja, Bisoprolol, ja, habe ich Fünf. nicht darauf geschrieben. Ja, fünf, Okay. ja. Und wie viel Tabletten davon? Ja, beide sind ein Tablette. Eine morgens, eine abends. Zwei, jeweils zwei Ja, Tabletten. Candesartan zweimal, Ja, Bisoprolol und einmal. nee, Bisoprolol auch zweimal. Und zweimal, ah. Und nimmt sie auch ein Antidiabetikum? Ja, sie nehmen Metformin ein, aber sie erinnert daran, welche Dosierung Ja, Sie können sagen, Sie nimmt können ein. Folgendes sagen: Sie nimmt auch Metformin ein. Die genaue Dosierung ist zurzeit nicht Genau. bekannt, das werden wir abklären. Ja, ist Okay. zurzeit nicht bekannt. Ruhig da offen sein, haben wir noch nicht klären können in der kurzen Zeit. Ne? Und nimmt sie Okay. noch was ein gegen das Cholesterin? Ja, Sobatestatin 20 Milligramm. Okay, gut. Eine am Tag dann wahrscheinlich. Ne? Gibt es Operationen in der Vorgeschichte? Ja, die Patientin ist bei der Patientin wurde Darmspiegelung durchgeführt einfach für Vorsorge. Darmspiegelung, ja, Darmspiegelung ist eigentlich Ja, keine Koloskopie. Operation. Ja, Koloskopie, Ja, aber ja. ich frage Sie nach Operationen. Ja, Ist die Operation. Patientin schon einmal operiert worden? Ja, der Patient ist operiert worden. Ja, hier. Oh, Entschuldigung. Ja. Als sie 10 Jahre alt war, Ja. wurde bei ihr Blinddarm-Operation durchgeführt, Appendektomie durchgeführt. Appendektomie. Ja, und vor 15 Jahren Vor fünf wegen. Jahren. Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren wurde eine, was operiert? Vor 5 Jahren wurde eine Cholezystektomie durchgeführt. Okay, gut. Ja. Ja, prima. Die Koloskopie vor 2 Jahren war ja in dem Sinne keine Operation. Es war ein Ja. endoskopischer Eingriff, aber nicht unbedingt eine Operation. Ne? Ich Wenn bin dabei jetzt eines. eine, wenn dabei jetzt etwas gemacht worden wäre, ein großer Polyp vielleicht entfernt werde, Ja. dann hätte man vielleicht gesagt, eine Koloskopie mit Polypektomie. Das ist okay. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal die Operation war die Appendektomie im Kindesalter mit 10 Jahren und die Cholezystektomie vor 5 Jahren. Ja, okay. Gut. Können Sie mir etwas zur Familienvorgeschichte sagen? Ja, die Patient von dem Entschuldigung, die Patient Familiengeschichte, ja, meinen Sie, sorry. Ich dachte über Ihr Mann, bla bla bla. Okay, die Patient, in der Familienanamnese gibt es einen Herzinfarkt beim Vater und deshalb ist er an Herzinfarkt verstorben mit 68 Jahren Sagen Sie bitte und Myokardinfarkt. Myokardinfarkt, ja. Ja. Negativ. Sagen Sie es ganz Okay. kurz in einem Satz. Sagen Sie ruhig, der Vater ist im Alter von Der. 65 Jahren an einem Ja. Myokardinfarkt verstorben. Ja, Schluss. das Das wäre. reicht. Ja. Das reicht. Na? Ja. Ja. Und die Mutter, was ist mit der Mutter? Die Mutter ist 86 Jahre alt. Ja. Sie lebt. Und sie leidet an Herzinsuffizienz und Nierenversagen, aber jetzt eventuell bekommt sie keine Dialysis, aber die Ärzte sprechen darüber. Ja, also Nierenversagen würde ich vielleicht noch nicht sagen. Sie hat eine Niereninsuffizienz? Herzinsuffizienz, eine Myokardinsuffizienz und eine Niereninsuffizienz. Niereninsuffizienz, okay. Ja, das würde ich erstmal so machen. Mehr würde ich im Augenblick gar nicht sagen. Ne? Gut, Geschwister? Hat die Patientin Geschwister? Ich habe nicht gefragt. Das stimmt, das haben Sie Ja. nicht gefragt. Aber sie hat keine Geschwister. Gut, okay. Ja, jetzt würde mich interessieren, was hat die Patientin? Was ist die Verdachtsdiagnose? Ja, aufgrund von anamnestischen Angabe habe ich einen Verdacht auf Halswirbelsäule-Syndrom. Ja, okay. Und ja, das ist eine Verdachtdiagnose. Um die Diagnose zu bestätigen, muss ich einige Untersuchungen durchführen, zum Beispiel viel Leid, nicht viel Leid, MRI. Aber erstmal machen Sie ja eine Erstmal körperliche Untersuchung. körperliche Untersuchung, EKG schreiben. Und im Labor würde ich gerne Blut abnehmen und dann Röntgen für die, aber zwei Ebenen für die Nacken und Schulter. Wahrscheinlich wird es so sein, dass Sie schon vielleicht aufgrund der körperlichen Untersuchung schon feststellen, dass die Patientin nicht nur ein HWS-Syndrom hat, was ja ganz viele Menschen haben. Diese Diagnose ist so eine umfassende Diagnose, HWS-Syndrom. Das sind alle Beschwerden, die von der Hauchdiagnose. Halswirbelsäule kommen. Aber die Patientin hat ja auch neurologische Symptome. Die Ja. Patientin hat Kribbelparästhesie, die Kribbeln Patientin heißt hat es. eine Kraftminderung und Ja. die Patientin hat ausstrahlende Beschwerden in das Segment D1, D2. Das würde ja bestimmten Halswirbelsäulensegmenten Ja. zugeordnet sein. Sie hat eine Verstärkung beim Husten und Ja. Niesen und bei der Kopfrotation. Das spricht schon für meine Begriffe fast für einen Diskusprolaps oder für eine Ja, Radikulopathie. das Ja, komplette. ne, also als wahrscheinlich eine Zervikobrachialgie, C5, 6 wahrscheinlich so und eventuell mit Diskusprolaps. Ja, Ne? eigentlich sozusagen wegen der Begleitsymptome wollte ich direkt eine MRI durchführen. Deswegen habe ich so gesagt. Okay, okay, MRI. okay. Gut, das wäre die weiterführende exakte Diagnose wahrscheinlich, aber die klinische Symptomatik spricht schon in der Ja. Richtung dafür. Differentialdiagnostisch, was kommt denn vor? Ja, als Differentialdiagnostisch Migräneattacke, Mhm. vielleicht Migräneattacke oder Denken Sie dran, die Patientin hat eine koronare Herzerkrankung. Ja, akut Koronarsyndrom. Kann sein. Vielleicht, Zumindest muss man ja. es ausschließen. Ja? Oder kann man sozusagen, ja, das ist genug. Also es reicht eigentlich, wenn Sie eine Verdachtsdiagnose setzen Metastas kann man sagen. und eine Differentialdiagnose. Das ist schon, also aufgrund der kardialen Vorgeschichte der Patientin würde ich da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger sogar noch sein und würde die Anamnese unterbrechen und sicherheitshalber bei der Patientin, auch wenn die Beschwerden nicht so ganz typisch sind, aber sie hat eine KHK und vor 2 Jahren ein Stentum gekriegt. Sie hat eine Ja. positive Familienanamnese. Ich würde vielleicht kurz die Anamnese unterbrechen. Ich würde den Blutdruck messen, ich würde SpO2 messen und ein EKG ableiten. Das würde ich zumindest mal ganz kurz machen. Es macht einen guten Eindruck für den Prüfer in der In Prüfungskommission. diesem Fall auch. Ja, würde ich ruhig machen, weil es Ah. ist ja nicht ganz klar. Klinisch ist das eine Zervikobrachialgie. Ja, klinisch. Eindeutig. Ja. Somit, was ist der Auslöser? Überkopftätigkeit, längere Ja. Zeit, Nacken. Und dann beginnt das der Hustenschmerz, Niesschmerz, Rotationsschmerz, Kribbelparästhesien. Aber wie gesagt, die Neurologie ist ja da. Und das ist jetzt Ja. nicht einfach nur ein HWS-Syndrom, Ja. was manche Ein Leute haben mit Komplex. reiner Muskelverspannung, ne? Sondern da ist eine Ja. Neurologie hinter, da wäre ich vorsichtig. Und sie hat eine positive kardiale Anamnese. Da würde ich sicherheitshalber einfach mal sagen, ich unterbreche kurz, ich messe ihren Blutdruck, ich messe ihren Sauerstoffgehalt und ich nehme zumindest ein Einkanal-EKG mal ab. Das beruhigt Sie als Arzt und das beruhigt die Patientin. Was haben Sie gesagt? Das beruhigt, ja, es beruhigt. Ja. Sie sagen, okay, ich habe mich da jetzt abgesichert erstmal und die Patientin hat den Eindruck, oh, der Doktor ist empathisch, der kümmert sich um mich. So, es dauert ja nicht lange. Diese Unterbrechung dauert nicht lange. Ja, stimmt. Ich habe eine Frage. Fasst die Diskusprolaps oder fasst die Halswirbelsäule auch Diskusprolapsus um? Ja, man kann sagen, es ist Okay. Verdacht auf Diskusprolaps, ja. Oder man kann sagen, Verdacht auf Zervikobrachialgie, meinetwegen C5, Zalkopatia. C6, im Sinne einer Wurzelreizung, einer Radikulopathie. Ne? Patti. Ja, das kann man ruhig sagen. Damit haben Sie das Neurologische auch betont, was ja ohne Zweifel vorliegt bei der Patientin. Ja. Ja, Ein ja. reines Halswirbelsäulensyndrom macht selten Kribbelparästhesien in bestimmte Finger. Wenn ein Patient kommt und sagt, es kribbelt mir überall im Arm, dann ist das die neurologische Zuordnung schwierig. Aber wie kann man diese Krankheit Patienten vorstellen, Patienten erklären? Sie haben Ich das. würde noch nicht gleich sofort dem Patienten eine Diagnose sagen. Wenn der Patient sagt, was habe ich denn, was kann das denn sein, dann würde ich vorsichtig sein. Ich würde sagen, ich glaube, Sie haben ein Problem, was aus der Halswirbelsäule kommt, wie Sie das so schildern auch, ja. Halswirbelsäule umgangssprachlich? Ja, ja, die Okay. Patientensprache. Ja, Sie Ah, dürfen jetzt okay. gegenüber der Patientin jetzt nicht sagen, Sie haben eine Radikulopathie. Das versteht die Patientin nicht. Sagen Sie ruhig, das Problem kommt vielleicht aus der Halswirbelsäule, aber wir müssen noch mehrere Schritte machen, um das genau festzustellen. Und dafür brauche ich eine körperliche Untersuchung. Oder so. Und je nach körperlicher Untersuchung werden wir gegebenenfalls bildgebende Verfahren machen, wie Röntgen oder wie ein MRT, ja, so etwas. Das kann man dann erweitern, aber immer erst etwas offen lassen, nicht gleich eine Diagnose nennen. Da wäre ich Okay. vorsichtig, da wäre ich vorsichtig. Sagen Sie ruhig, ich glaube, es hängt mit Ihrer Halswirbelsäule zusammen. Ja, und das müssen wir jetzt Ja. noch näher abklären. Okay. Da Sie aber auch mir berichtet haben, dass Sie einen Herzkatheter gehabt haben und zwei Stents haben, müssen wir uns auch um Ihr Herz kümmern. So. Ja. Na? Also ich würde Sehr. etwas offen lassen, noch nicht zu früh festlegen, weil das kann manchmal gefährlich sein, weil man ist dann so etwas, wir nennen das wie in einem Tunnel. Und Sie sehen nur in dem Tunnel, ah, das ist das. Und rechts und links sehen Sie dann nichts mehr. Das kann gefährlich werden. Bei diesem Fall mache ich so. Ja, Ich also konnte nicht die andere. ich würde immer ein bisschen das offen lassen, wenn die Patienten auch fragen, was kann das sein? Sowas habe ich ja noch nie gehabt. Sagen Sie nicht gleich, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Das würde ich, fände ich etwas sehr riskant. Seien Sie ruhig, es kann mit Ihrer Halswirbelsäule zu tun haben. Das ist so meine erste Vermutung, aber ich muss sie jetzt noch untersuchen und dann weiß ich immer einen Schritt mehr, da weiß ich genaueres, habe ich mehr Informationen und gegebenenfalls müssen wir dann ein Röntgen machen oder ein MRT. kurz erklären vielleicht, was ein MRT ist. Viele wissen das inzwischen ja auch, viele Patienten. Aber etwas offen lassen. Und dann so das. Ist Ja, besser, ist, glaube ich, danke. besser. Ist, glaube ich, besser. Ne? Vielen Danke. Gut, ja, erstmal vielen Dank. Machen Sie bald Prüfung. Ja, ich werde eine Prüfung, ne, ich habe eine Prüfung 7. Mai. Ja, ist ja bald. Ja. Ja.